Und hier steht ein Freund, der hat seinen Arm in einer weißen Binde. Warst du auch mit drüben in West-Berlin? Jawohl. Und was ist dir passiert? Also wir gingen über die, hier bei Treptow über die Brücke da. Also wir vielleicht so 500 Meter rein waren. Da standen da seitlich in der Haustür da, standen zwei Stummpolizisten. Die lachten schon so komisch. Und da dachte ich mir schon, wenn das noch gut geht und wir waren vielleicht noch so 200 Meter rein, dann kamen aus Seiten da die Stummpolizisten mit den Blitzern da gefahren hier. Und ich war ziemlich mit vorne dran und dann schlugen sie aber, ob es Junge oder Mädels war, ob Kind war, rücklings ein auf uns. Wir haben sie auf die Uhr da geschlagen und da schlug er mir auf den Arm mit dem Gummiknüppel, erst auf die Uhr und dann hier rein. Dann packte er mich und schüttelte mich, riss mir das ganze Hemd runter und dann haut er mir nach hinten ins Genick und hinten in die Nieren rein da. Und also so eine typische Gangstermethode, mit der man die deutsche Jugend überfallen hat. Aber wir sehen hier wieder eine Begeisterung, mit der Raymond Jean auch anfangen wird, dass die deutsche Jugend nicht unterkriegen lassen wird. Nein, niemals. Niemals. Es waren typische SS-Methoden, die sie da angewandt haben. Vor allen Dingen drücke ich meine Empörung darüber aus, dass man vor allen Dingen die Mädels so niedergeschlagen hat, und zwar unter einer ganz brutalen Art und Weise. Und wenn man uns noch so niederschlägt, wir werden das vergelten, zehnfach, aber nicht mit den Waffen, sondern mit Arbeit und Kampf für den Frieden. Ja, und du? Wir werden nicht mit Waffen zurückzahlen, sondern durch erhöhte Produktionsleistungen. Wir werden aufklären, aufklären und nochmals aufklären, um alle Menschen von unserem Friedenskampf zu überzeugen.